Der erste Bund hatte bereits bestimmte Regeln für den Gottesdienst und besaß ein Heiligtum, das sich hier auf der Erde befand. Zweiter, in diesem ersten Zelt wurden ein Leuchter, ein Tisch und die heiligen Brote aufgestellt, weshalb man diesen Raum das Heiligtum nannte. Dritter, hinter dem zweiten Vorhang gab es jedoch einen weiteren Raum, den man als das Allerheiligste bezeichnete. Vierter, dort standen der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, in der sich das Manna, der Stab Aarons und die Gesetzestafeln befanden. Fünfter, über der Lade waren die herrlichen Cherubim zu sehen, die den Ort der Versöhnung beschützten, worüber wir jetzt aber nicht im Detail sprechen. Sechster, nachdem alles so vorbereitet war, betraten die Priester regelmäßig das erste Zelt, um dort ihre täglichen Aufgaben für Gott zu erfüllen. Siebter, in den zweiten Raum dürfte nur der Hohepriester einmal im Jahr gehen, wobei er Blut für seine eigenen Fehler und die des Volkes mitbrachte. Achter, damit zeigt der Heilige Geist, dass der Weg in das wahre Heiligtum noch verschlossen war, solange das erste Zelt noch als Gottesdienststätte diente. Neunter, dies ist ein Symbol für die heutige Zeit, denn die damaligen Opfer konnten das Gewissen der Menschen nicht wirklich vollkommen machen. Zehnter, diese alten Regeln betrafen nur Äußerlichkeiten wie Essen, Trinken und Waschungen, die bis zu einer neuen Ordnung gültig sein sollten. Elfter, als Christus jedoch als Hohepriester der zukünftigen Güter kam, betrat er ein viel größeres Zelt, das nicht von Menschenhand gemacht wurde. Zwölfter, er brachte nicht das Blut von Tieren dar, sondern ging mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum, um uns ewig zu retten. Dreizehnter, wenn schon das Blut von Tieren und die Asche einer Kuh die Menschen äußerlich reinigen konnten, damit sie wieder zum Gottesdienst zugelassen wurden, vierzehnter, wie viel mehr wird dann das Blut von Christus unser Gewissen von sündigen Taten reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Fünfzehnter, deshalb ist er der Vermittler eines neuen Bundes, damit die Berufenen das versprochene Erbe erhalten, weil er für ihre Sünden gestorben ist. 16. Denn wenn jemand ein Testament hinterlässt, muss zuerst der Tod dieser Person offiziell bestätigt werden, damit die Bestimmungen gültig werden. 17. Ein Testament tritt nämlich erst nach dem Tod in Kraft, da es rechtlich keine Wirkung hat, solange der Verfasser noch am Leben ist. 18. Aus diesem Grund wurde auch der erste Bund zwischen Gott und den Menschen nicht ohne das Vergießen von Blut geschlossen. 19. Nachdem Mose dem Volk alle Gebote vorgelesen hatte, besprengte er das Buch und die Menschen mit Blut und Wasser, um den Bund zu bestätigen. 20. Dabei sagte er ausdrücklich, dass dies das Blut des Bundes sei, den Gott für sein Volk als Gesetz festgelegt hat. 21. Auf die gleiche Weise besprengte er auch das heilige Zelt und alle Gegenstände, die für den priesterlichen Dienst gebraucht wurden, mit Blut. 22. Nach dem Gesetz wird fast alles mit Blut gereinigt, denn ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung für die Schuld der Menschen. 23. Deshalb mussten die irdischen Abbilder der himmlischen Dinge so gereinigt werden, aber für die himmlischen Dinge selbst sind bessere Opfer nötig. 24. Christus ist nämlich nicht in ein von Menschen gebautes Heiligtum gegangen, sondern direkt in den Himmel, um uns jetzt vor Gott zu vertreten. 25. Er muss sich auch nicht immer wieder opfern, so wie der Hohepriester jedes Jahr mit dem Blut von Tieren in das Allerheiligste geht. 26. Sonst hätte er seit dem Anfang der Welt oft leiden müssen, aber er ist am Ende der Zeit erschienen, um die Sünde endgültig zu beseitigen. 27. So wie es für alle Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach vor Gottes Gericht zu stehen, um Verantwortung zu übernehmen. 28. So wurde auch Christus einmal geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen, und er wird wiederkommen, um denen die Rettung zu bringen, die auf ihn warten.